Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Plot Fails, heute American Gods, die Serie, und mega Spoilerwarnung, sie wurde abgesetzt und ich werde euch sagen, wie es im Buch ausgegangen wäre, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe. Mea culpa, aber nach den Kritiken lese ich es mir auch nicht mehr durch. Aber prinzipiell, das Buch hat eine super kreative Vorlage. Ja, also die Idee ist echt geil. Wir gehen dann kurz die Handlung durch, damit ihr euch das nochmal auffrischt. Ja, aber warum würde man jetzt eine Serie aus dem Ganzen machen? Warum hat man nicht einfach gesagt, hey, wir machen einen Film? Meiner Meinung nach kann man das machen, weil man so viel Inhalt hat. Bei drei Herr der Ringe Büchern hat es auch drei Filme gebraucht. Und beim Hobbit hat das nicht mehr so funktioniert. Aber normalerweise mache ich das, weil einfach so viel Inhalt ist. Das geht sich halt nicht in 2 Stunden Film aus. Aber leider ist oft die Entscheidung, ja, wie können wir es am besten vermarkten und wie bekommen wir die meiste Kohle. Und so eine Serie kannst du dann auch spontan nochmal aufblasen und sagen, ja, dann machen wir noch eine Season, die bauen wir irgendwo so dazwischen, merkt ja keiner. Und das ist mein größtes Problem bei den meisten Serien, doch man merkt es tatsächlich, wenn die Macher so eine Vision von 10 Stunden hatten und dann müssen sie plötzlich auf 50 strecken. Und das passiert verdammt oft, ja, und ich finde, man merkt das einfach wirklich immer und viele Serien sind schon so angesetzt. Jetzt wird dem Buch American Gods vorgeworfen, dass das schon ein bisschen langatmig ist. Ja? Deswegen, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil ich fand die Serie schon sehr langatmig. Sie ist mysteriös und spannend, ja, und du weißt, da hat mal jemand eine kreative Idee. Das finde ich ja selten eine kreative Idee, die mich überrascht, aber das war sowas, da dachte ich mir, das Setting ist super, Mythologie liebe ich, ja. Okay, sie zögern schon von Anfang an ein bisschen hinaus. Wir haben hier 3 komplett unterschiedliche Staffeln, ja, wir werden durchgehen, was da drinnen ist. Aber die Staffel 3 ist eben komplett redundant. Also da merkt man tatsächlich, sie haben einfach gesagt, der Ding läuft, also bauen wir was vollkommen Eigenständiges ein. Ja, du hättest American Gods locker in 8 Stunden dauert die erste Staffel, glaube ich, in den 8 Stunden durchgebracht. Ja, das wäre kein Problem gewesen. Ja, dann kannst du es auf 2 aufblasen, jetzt haben sie es auf 3 aufgeblasen und gesagt, oh mein Gott, wir hätten 4 gebraucht, dann hätten wir es geschafft. Aber leider, die dritte ist vollkommen redundant, es ist ein Sidequel. Es ist ein absolutes Sidequel, was keiner gebraucht hätte. Sie hätten es locker fertig bringen können. Und jetzt jammern die Produzenten hier herum oder die Macher. Ja, es war einfach eure Schuld. Ihr hättet es nicht so aufblasen müssen. Die Gier hat nun den Abschluss verhindert und die Fans ohne Ende zurückgelassen. Ja, das finde ich halt sehr schade. Ja, aber es gibt ja das Buch, wir können rausfinden, wie es endet. So, Geschichte, mega Spoilerwarnung. Also ich spoilere nicht nur die Serien, sondern auch darüber hinaus. Sie sagen, vielleicht kommt noch irgendwann, vielleicht finden sie einen Geldgeber, der das Ende machen kann. Also dass sie dann das Ende machen können. Also wenn ihr es nicht wissen wollt, dann schaltet ab. Ja, fair enough, bitte. Die Anfänge jeder einzelnen Folge in der ersten Staffel zeigen, wie die alten Götter nach Amerika kommen, also in die USA. Das heißt, wir haben ganz viel Kultur, also Mythologie, das ist das Wort, das ich gesucht habe, Mythologie. Die Indianer werden vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, aber egal, nee, passt schon. Also du hast dann natürlich die Griechen, ganz weit vorne sind die Kelten mit Odin natürlich, das ist der Hauptcharakter. Du hast aber noch ein Voodoo, du hast die Mayas drinnen. Also du hast einfach diese ganzen Mythologien und diese Götter, diese Mythologien müssen irgendwann diese neue Welt so mitentdecken, wie eben Amerika von allen anderen entdeckt wurde, eigentlich sehr westlich. Aber ja, also sehr von Europa, von der damals westlichen Zivilisation. Schau, gut, das ist ziemlich cool, wie die da immer rüberkommen und sich dann dort irgendwie festsetzen. Und zugleich kommt aber dann der technische Fortschritt oder die technischen Revolutionen und dadurch kommen neue Götter. Das ist eine echt kreative Idee. Gut, kann man drauf kommen, aber das muss man auch so definieren und sagen, hey, wen gibt es da? Die wichtigsten Götter sind dabei Mr. World und Technical Boy. Es ist jetzt in der Serie nicht ganz klar zu erkennen, was genau die einzelnen tun, so ungefähr, aber okay, gut. Ja, es stehen hier die alten Götter, die immer mehr vergessen werden und an Macht verlieren, während die neuen Götter, an die die Menschen also quasi glauben, weil die glauben ans Internet, die werden hier immer stärker. Also sagt Odin, hey, er will in den Krieg ziehen mit den alten Göttern gegen die neuen. Und die alten sind schon viel, viel mehr, also da kann man schon skeptisch werden, aber okay. Dafür rekrutiert zuerst Odin seinen Sohn Shadow Moon. Dann hat er mal jemanden, der hier mitläuft und ihm hilft. Shadow Moon ist schon im Gefängnis und mit seiner Frau Laura Moon verbandelt und der darf nicht zu ihr zurück, er soll keine Bindung haben, deswegen sagt Odin zu dem Kobold Matt Sweeney, töte mal Laura, dann hat mein Sohn keine Bindungen mehr und kommt schon mit. Ja, also es zeigt schon, okay, Odin ist wirklich kein Nett und auch nicht auf Seiten seines Sohnes. Odin hat also den irischen Kobold Sweeney beauftragt, um dann an Shadow Moon heranzukommen. Odin klappert 3 Staffeln lang alte Götter ab und will sie in den Krieg führen. Ja. Ob man das jetzt 3 Staffeln lang machen muss, zu sagen, hey, kämpft ihr mit mir bitte, na komm schon, hau mal auf die Mütze. Dann sagt er, ja okay, dann sagt er wieder, nee, also auf der Hälfte habe ich doch keinen Spaß mehr und jemand tötet sich selbst, dass er nicht mitkämpfen muss. Und ja, okay, also brauche ich keine 3 Staffeln, aber okay, wir rekrutieren hier Götter und Zeugs, ja, auch sowas wie Kobolde, um in den Krieg gegen andere Götter zu ziehen, gegen Moderne. Also ist schon cool. Letztendlich tötet Laura Odin, Laura, weil die sagt, hey, du machst nichts anderes als 3 Staffeln lang meinen Mann zu verarschen, ja, und du hast auch mich töten lassen, ja, ich glaube nicht, dass du gut zu Shadow Moon bist, das sagst du zwar seit, was sind's, 2x8 Stunden, 1x10 Stunden, ja, seit 20, 26 Stunden, nee, und auch als Zuseher sagst du dann, das würdest du nach kürzer Zeit noch glauben, aber nach 26 Stunden so, nee, glaub dem nicht mehr, also Shadow, du bist ja Banane im Hirn, wenn du dem noch glaubst und für den noch irgendetwas tust. Der hat dich ja auf diesem Weg so ungefähr 100 Mal betrogen. Sie zieht das durch. Also eigentlich ganz cool, sie hat Shadow betrogen, aber dafür, was sie restlich tut, ist ganz okay. Sie tötet ihn, ja, und er kann die Götter nicht in den Krieg führen. So, damit, ja, sind alle tot, jetzt ist der Anführer tot, die anderen wollten eh nicht. Plötzlich werden die anderen natürlich irgendwie so wacher, ja. Shadow geht jetzt her und erfüllt Odin die letzte Ehre einer 7-tägigen Totenwache. Shadow ist jetzt nicht unbedingt der Gläubigste, warum soll er auf das Ritual eingehen von jemandem, der ihn hier 26 Stunden veräppelt hat, oder 25, es ist in der vorletzten Folge, wo er das tut, ja, na dann, das ändert natürlich gar nichts. Shadow lässt sich von einem Baum absorbieren und stirbt dadurch. Jetzt stirbt Shadow in der 3. Staffel, wir wissen, es sollte eigentlich eine 4. geben. Warum? Dabei erscheint ihm Odin und offenbart, dass er nur das Märtyreropfer benötigt hat. Ja, Mr. World ist in Wahrheit Loki und Technical Boy ist Prometheus, der Erfinder, ja, der ständig vergisst. Das heißt, der ist eher eine Marionette, der glaubt, das einzige wirklich moderne Gott zu sein. Und jetzt gibt es diese modernen Götter nicht. Hierzu 2 Punkte, also ich weiß nicht, ob so ein Märtyreropfer für Odin reicht, damit Odin jetzt alle anderen Götter übernimmt. Ja, wird schon öfters geben sowas. Es ist ein bisschen dünn, ob ich jetzt 26 Stunden auf ein Märtyreropfer hinarbeite und das dann den Ausschlag gibt. Ja, die anderen werden schon mal einen Sohn zeugen, der sich für sie opfert. Ja, in der Mythologie kann man immer sagen, kannst du jetzt nicht genau gegen argumentieren, ist okay, gut, ja, passt. Und der Autor gibt hier auf, dass er echt einen coolen Plan gehabt hat. Also er hat sich echt so Götter ausgedacht. Ich dachte mir auch so, wo sind die? Warum sind denn das so wenige? Das müssten ja viel mehr neue digitale Götter sein. Ja, mit 26 Stunden fällt das einfach mehr auf. Oder beim Buch, das zu lang ist, als wenn das halt komprimiert ist. Also das hätte dem Ganzen gut getan. Aber die Idee ist geil und für diesen WTF-Wow-Moment gibt er hier auf, dass es die wirklich gibt und sagt, nee, das war alles Loki. Okay, kann man machen, ja. Also ist eine coole Idee, man sieht es dann davor und sagt, ja, man würde jetzt sagen, wow, wie geil, aber man muss sagen, es war halt schon so vorhersehbar, weil Loki verändert sich, einer verändert sich die ganze Zeit. Ja, wer könnte das sein? Und du merkst schon, naja, eigentlich gibt es wenig neue Götter, ja. Und, Es ist dann alles halt irgendwo ein bisschen zu dünn. Ja, es wird einfach so wenig Information gegeben über diese drei Staffeln, dass es funktionieren kann. Ja, also das arbeitet echt total viel, dass du total damit, dass du sehr wenig Informationen bekommst. Dadurch sollte es mysteriöser werden. Es ist aber auch, damit du den Plot nicht so ganz früh, ganz schnell durchschaust, weil das könnte tatsächlich passieren. Also es gibt keine neuen Götter. Odin wird durch das Opfer so mächtig, dass er jetzt quasi herrschen kann. Hier schmälert der Autor besonders seine Kreativität für diesen Wow-Moment. Die Qualität. Die Serie hat eine solide Grundlage, weil die kreative Idee ist da. Ja, also auf das könnte man ja was bauen. Und zum Teil wird diese Serie auch gut erweitert. Zum Teil. Ja, da muss man auch ganz klar sagen, teilweise ist das natürlich irrsinnig cool, was du dann in der filmischen Umsetzung machst, aber es wird halt zu 90% aufgeblasen. Es ist einfach so, ja. Die Serie ist sehr mysteriös und es ist überaus schwer, allen Handlungssträngen zu folgen, finde ich zumindest. Vielleicht waren euch die glasklar, ja, wenn man das Buch gelesen hat, glaube ich, geht es besser, aber ansonsten findet nach 8 Stunden rauszufinden, dass das Odin ist, gut, das war auch vorhersehbar, aber jetzt so klar die Handlungsstränge, den sah ich das jetzt nicht. Die Serie ist auf viel mehr aufgeblasen, als sie Inhalt hat, ja, das habe ich schon ein, zweimal erwähnt. Die komplette zweite Folge zeigt mehrere Damenspiele. Alter, sie müssten nicht mal eins machen, ja, weil der mitgeht, geht eh mal mit, dann stirbt jemand, will er wieder nicht, der ist eh so wankelmütig, dann muss ich doch nicht mit drei Damen spielen und einer Stunde lang diesem Spiel, das auch nicht dramaturgisch gezeigt wird. Das ist eine unglaublich langweilige Folge. Ja, ich meine, der Schauspieler trägt es, ja, weil er ist relativ cool, aber das musst du mir doch nicht eine ganze Folge zeigen. Das, die Dame spielen und dann muss er mitgehen und dann ist eh alles anders. Das ist eh egal. Erst am Ende der ersten Staffel offenbart sich hinter Wednesday Odin. My ravens are Yugin and Moon in thought and memory. My wolves are Freki and Geri. My horse is the gallows. I am Odin! Irgendwann ist die Dramaturgie auch wieder am Abflachen. Also du kannst Spannung aufbauen und dann sagt man, oh, wer ist das? Und 4 Stunden später sagst du, ist mir eigentlich schon egal. Die zweite Staffel geht um ein Scharmützel zwischen den Göttern. Ja, die komplette zweite Staffel ist einfach, dass sich die untereinander ein bisschen kappeln. Ja, das ist nicht das Ziel, ja, und das ist auch nicht der Twist und das ist gar nichts. Dies alles nur, um Shadow zum Opfer zu bringen. Also man kann sagen, Staffel 1 hält sich noch relativ eng an das Ganze und versucht das aufzubauen. Ja. Staffel 2 haben sie schon so ein Seitenstrang. Und Staffel 3 ist ein komplettes Sidequel, das überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich meine, das muss man sich mal geben. In so einem Epos, ja, wo Götter rekrutiert werden, um gegen neue Götter zu kämpfen. Die dritte Staffel ist eine vollständig eigene Geschichte und vollkommen unwichtig. Ja. Der Metaplot wird wirklich marginal und dann am Ende weitererzählt. Zum Spoiler-Hinweis, sonst hätte eh keiner mehr geguckt. Ja, also da mussten sie zumindest noch den Spoiler bringen, sonst hätten sie noch 5 Staffeln draus gemacht. Shadow zieht nach Lakeside, lässt sich nieder und verliebt sich. Er hat eine Frau, er kämpft gegen Götter und jetzt kommt eine Vorstadt-Kleinstadt-Geschichte. Wie der Shadow, der lässt sich da irgendwo nieder, ja, und dann setzt er sich in so ein Häuschen, bricht den Schlüssel ab und dann ist voll kalt und jetzt muss die anderen wärmen und boah, ja. Eine Frau opfert alle paar Jahre ein Kind den Göttern und damit geht es der Stadt gut. Ja, ist eine nette Geschichte. Wer das eine eigenständige Geschichte ist, ist das geil. Aber in diesem Epos hat das Ganze nichts verloren. Ja? Laura kann ihren geliebten Sweeney nicht wieder zurückholen, ja, ob sich die zwei jetzt verliebt haben. Aber okay, sie kämpft dafür, ihren Sweeney wieder zu bekommen. Salem kann seinen geliebten homosexuellen Jin nicht wieder zurückholen. Ja? Dann haben wir hier ein Szenario in so einem homosexuellen Hotel mit so einem Fest. Ja? Wenn das eigenständig ist, ja, dann kriegt das auch die Aufmerksamkeit, die es verdient. Aber hier bei diesem Epos als Sidequel, was hat denn das da verloren, dass der seinen Gin nicht mehr bekommt? Okay, er ist homosexuell verliebt, das sind andere auch. Das kann man doch viel romantischer und schöner rüberbringen als hier als Sidequel, während nebenbei so eine Geistergeschichte erzählt wird, aber alle auf den Hauptplot warten. Ach mein Gott. Ah, ergreifend, jedoch für den Epos vollkommen irrelevant. Es hat halt nichts damit zu tun. Nur ganz marginal wird hier die Hauptgeschichte weitererzählt. Komischerweise haben sich die Fans nicht mehr richtig davon abholen lassen und diese Gelddruckmaschine hat sie einfach nicht mehr interessiert. Dadurch wurde die Serie zu Recht abgesetzt. Ja. Ansonsten wären noch 10 Episoden gekommen. Also ganz ehrlich, hätte das reingeballert, bin ich mir nicht sicher, was sie dann gemacht hätten. Naja, vielleicht finden sie noch Geldgeber und verstehen dann, sie sollten es abschließen. Vielleicht mit 1-2 Stunden, weil das wäre durchaus möglich. Das hätte man auch sagen können. Lieber Sender, wir drehen noch eine Folge, das kriegen wir unter, ja, aber okay. Hey, es ist mysteriös und teilweise cool gemacht, ja, teilweise hat es mir sehr gut gefallen, teilweise waren es unglaubliche Längen, über die ich mich quälen musste. Ab in die Kommentare, wie ihr die Serie gesehen habt. Sie ist jetzt nicht zu empfehlen, weil ich euch sagen kann, es gibt viele Leute, oder viele von euch mögen ja Serien, wie sie heutzutage gemacht sind und stören sich nicht an Längen. Wahrscheinlich ist das noch eine Serie, die weniger Längen hat. Also man kann sie durchaus ansehen. Teilweise ist sie sehr cool. Ja. Aber leider noch nicht beendet. So, liebe Sturmtrotzer, sonst Segel immer straff halten und auf zum Horizont.